Ja, ich habe da so einen Bildungspodcast. Immer wenn jemand etwas gut kann oder was gelernt hat, vielleicht ein ganzes Land kennengelernt, weil Reise oder eine ganze Religion, weil Priester, Rin, dann passt das gut daher. Heißt, hieß mal Lob und Tadel, das war aber viel zu schlecht vom Titel her, das ist schauerlich, hat dann Lobster und Tentakel das Bessere gefunden, also den besseren Titel gefunden mit Lobster und Tentakel. Und zu Gast ist heute Michaela Huber. Was de Huber? Dinges heiße ich jetzt. Wirklich? Ich meine, das war nur ein Scherzname, ein Username, ein neuer. Nein. Die Michaela kenne ich nämlich aus meiner Kindheit, aus einem gemeinsamen Heimatort und theoretisch konnten wir jetzt im Dialekt reden ein bisschen. Hast du dann schon abgewohnt, den Dialekt? Abgewohnt habe ich mal nicht. Er schleift sich rund ein bisschen, gell? Ja. Also wenn man so einen frischen Oberösterreicher hört, der von Oberösterreich nach Wien kommt, das ist schon entzückend. Das ist charmant, finde ich. Was ist es? Charmant. Charmant. Charmant. Ja, absolut. Und ich bin bei dir, Michaela, weil du ja Keramikerin bist. Und Keramik wäre die Überschrift für diese Episode. Keramik kennengelernt. Die Welt, eine Welt, na gut, eine Welt muss es gar nicht sein, aber im, doch, es hat was mit Welt zu tun. Doch, das ist in allem Fall eine Welt. Und in meinem Fall ist es so, dass ich die Keramik sehr früh schon kennengelernt habe, eben durch eine ältere Dame aus unserem Heimatort. Die Frau Kaliauer? Nein. Nein, die Frau Kaliauer war es nicht. Die Volksschullehrerin, nämlich die Frau des Polizisten Kaliauer. Die Frau, ich bin bei der Angleitner Elfi zur Schule gegangen. Unsere Nachbarin. Und bei deiner Mama ins Kinderturnen, wie wir beide wissen. Ja, genau. Aber wer war die Keramikerin im Ort? Die Keramikerin im Ort war die Mutter meiner Kindergartentante, der Tante Edith. Die Mutter von der Tante ja, Edith? Ja, und die hat… Ich kenne sie nicht. Doch, du kennst sie schon, mir fällt gerade im Moment ihren Namen nicht ein. Mhm. Da hast du das kennengelernt? Die hat Keramik bemalt. Mhm. Das hat mich an sich fasziniert und eine andere Dame in Altem, die hat Ton modelliert. Und diese beiden alten Damen haben mir als kleines Mädel öfter mal unter die Fittiche genommen. Das heißt, ich durfte da einige Nachmittage verbringen, an denen entweder zuschauen oder ein bisschen mitarbeiten. Wer waren denn diese beiden Damen? Die Tante Fanny. Mhm. Ja. Die Tante Fanny, könnt ihr jetzt erklären, wo sie, wahrscheinlich lebt sie nicht mehr. Mhm. Aber wo sie gewohnt hat. Ja, in der Nähe vom Kindergarten und ihr Mann war in der Bank und sie haben Zwilling gehabt, die dürften so ein bisschen in deinem Alter sein. Einer ist Arzt geworden. Mhm. Der andere Schauspieler? Nein? Nein. Das sind's nicht die Zwillinge. Gab's auch. Nicht die Rheintaler Zwillinge. Na, schau, wie du das weißt. Ja, das weiß ich zum Beispiel. Die anderen zwei fallen mir nicht ein. Naja, wie auch immer. Da habe ich ein bisschen Lunte gerochen und das hat mich nie verlassen. Und dann ist mir natürlich, beim Papa in der Hauptschule gab es eine Töpferscheibe. Dein Vater in der aktiven Zeit, Hauptschullehrer in und Altheim, Direktor auch, glaube ich, dann, oder? Ja, dann später ein Brauner Direktor. Und in Altheim als aktiver Lehrer natürlich Zugang zu allem möglichen Material. Am Wochenende zum Werkraum, das hat mich auch durch meine ganze Kindheit begleitet, dass man am Wochenende öfter mal einen Schulschlüssel bekommen hat und da mit dem Radl schnell rübergefahren ist und sie das Lego-Technik oder irgendwelche Sachen ausgeborgt hat. Ach schau, mein Vater war im Gymnasium Brauner und er hat manchmal den Weltempfänger mitgenommen, den es dort gab im Geografiekabinett. Auf Kurzwelle konnte man dann Radio Moskau hören, über die Weihnachtsferien und so. Das ist ein Vorteil. Ist ein Deine Vorteil. Mutter in der aktiven Zeit Volksschullehrerin. In der Volksschule, genau. Ja, und so kam es dann, dass ich irgendwann diese Töpferscheibe am Wochenende zu Hause hatte. Die ist aber schon ein groß. Nein, das war in dem Fall eine sehr kleine. Eine Schultöpferscheibe. Naja, wir haben eine ordentliche da hinten stehen, aber das ist natürlich auch immer eine Preisfrage. So eine Töpferscheibe, die am Tisch Platz hat. Genau, so eine war das. Und da war auch nicht so ein Auffangbecken drunter und man konnte die Geschwindigkeit nicht ordentlich regulieren. Und nur dazu, wenn das am Tisch oben ist, das ist also eine Hebelgeschichte. Du brauchst, um diesen Batzen zu zentrieren, irrsinnig viel Kraft. Und wenn du schon mal von Haus aus nicht weißt, wie das geht und das nur aus irgendwelchen Fernsehsendungen kennst, wo das ausschaut wie 1, 2, 3, fertig. Mhm. Mhm. YouTube gab es ja damals das noch nicht. Das gab es noch nicht, nein. Und ansonsten auch sehr wenige Menschen, die das beherrscht haben. Aber praktisch, du sagst, diese zwei, die Tante Fanny und die andere, waren Töpferinnen. Naja, die eine hat aufgebaut, das heißt, das ist… die Würsteltechnik? So ungefähr, additives Arbeiten. Das hat mir nie Spaß gemacht, wenn wir es in der Schule gemacht haben. Ich habe mir gedacht, das ist echt dramatisch unter dem, was so eine Töpferscheibe hergibt, wo man das ja, so… Ja, sicher. Wirkt. Das andere hat natürlich einen ganz eigenen Effekt. Okay, aber da können wir ja noch drüber reden. Ja. Aber sie hat aufgebaut. Sie hat aufgebaut. Mhm. Und Töpfern ist nur, wenn sie es dreht? Genau. Töpfern ist auf der Scheibe. Okay. Das andere ist Aufbaukeramik. Es gibt auch noch Plattentechnik. Das ist auch nicht viel was anderes. Ja. Da werden die Platten halt en gros vorgefertigt, so dass sie immer die gleiche Wandstärke haben. Und dann wird es einfach wie ein Lebkuchenhaus zusammengebaut. Dann ist sie auch Keramikerin. Ja. Und die, die es bemalt hat, wie hat man die genannt? Das ist Dekormalerei eigentlich. So Augarten. Ja, Augarten macht Aufglasurfarbe. Das heißt, die Farbe wird über den glasierten und gebrannten Scherben, so wie zum Beispiel der Teller, der vor uns steht, den man kaufen kann, aufgetragen und noch einmal eingebrannt. Und die Dame in Altheim hat unter Glasur gemalt. Das hat den Effekt, dass das kennt man öfter mal von so bäuerlicher Keramik, wenn die Farben sehr effektvoll und so ein bisschen ausgefranst sind. Mhm. An der Seite sind sehr viele florale Motive immer dabei. Mhm. Das erzielt man nur, wenn man unter Glasur malt. Und Scherben, wenn du sagst, ist auch der intakte Teller. Genau, Scherben ist der Ausdruck für jedes fertige Stück. Das hat nichts damit zu tun, dass das irgendwie kaputt ist oder mal runtergefallen ist, sondern das ist in der Keramik einfach der Fachausdruck für das Ding an sich. Meine Mutter hat das ja auch gemacht, Kindergartenlehrerin oder Tante. Die hat einerseits einmal scheinbar einen Töpferkurs gemacht, wo sie eine Vase gedreht hat. Die war sehr hübsch, sehr japanisch, finde ich, guter Geschmack, ja. Und auch immer wieder bemalt und da auch in sehr, es war ein Blümchenmuster, aber nicht so floral, so mit wirklich, sondern eher mehr so reduziert. Mhm. Das habe ich nie verstanden, warum man was eigentlich reduziert. Das hat sie mir auch nicht wirklich gut erklären können. Aber gut, es war sympathisch. Da bin ich stehen geblieben in meiner keramischen Entwicklung. Naja, da gibt's halt die verschiedensten Arten und Muster. Das kommt auch immer darauf an, aus welcher Gegend das stammt, aus welcher Zeit das stammt. Das wird natürlich auch vererbt teilweise. Also da gibt's auch Vorlagen. Das ist ja genauso wie bei Augarten. Die sind ja dann auch geschützt. Die Rose, das kennt sie jeder. Mhm. Und. Natürlich kann man einfach drauf losmalen. Das ist grundsätzlich auch kein Problem. Ja, wie es ja auch in Wien zum Beispiel ein Geschäft gibt, wo man hinkommen kann und genau, dann… Made by you. Und dort bin ich interessanterweise alleine noch nicht hingegangen. Ich habe da irgendwie so einen großen Respekt davor, aber wer weiß, vielleicht schaffe ich das ja mal. Das ist ja grundsätzlich eine coole Institution, meiner Meinung nach, weil es gibt vor Ort alles, was das Herz begehrt und so schwer ist es nicht. Mhm. Man nimmt sich also praktisch etwas Unglasiertes wahrscheinlich oder eben vielleicht was Glasiertes das schon. Das weiß ich in diesem Fall glaube ich gar nicht. Und zeichnet. Ob das glasierte Scherben oder unglasierte sein müssen. Vielleicht. Keine Ahnung. Beides. Das kann vielleicht auch beides sein. Und ein Freund von mir ist Bildhauer, der hat dort auch schon einmal was hingebracht. Das heißt, die haben auch wirklich eine ganze Bandbreite von blutigen Anfängerinnen und Anfänger bis hin zu Leute, die wirklich ganz spezielle Dinge vielleicht machen. Ja. Weil er hat das sowas dann nicht zu Hause, weil er es nicht oft macht, aber er wollte da einen Tonkopf glasiert haben. Genau, weil die da dann wirklich von A bis Z alles anbieten und auch machen. Mhm. Ja, deine Entwicklung, die Tante Fanny und die andere Frau. und du warst dann einmal auch im Gymnasium in Ried, na, Braunau? Genau, ich war zuerst in Braunau im Gymnasium. Und wie wir beide. Ja, genau. Adolf-Hitler-Gymnasium, wie ich scherzhaft sage, ist aber ein bisschen böse eigentlich, weil es waren schon aufgeklärte Lehrer, viele. Ja, aber es gab auch noch andere. Mhm. Zur damaligen Zeit, jetzt ist es, denke ich mal, wenn man jetzt nicht mehr so. Foto anschaut, man kennt nur noch zwei. Man kennt den Herrn Direktor. Ja, den Religionslehrer, den ehemaligen und vielleicht noch eine andere Person. Aber die Gumpinger Christine, mein Frau Klassenvorstand. Ah ja, genau. Mhm. Die erkennt man Meine noch. Geschätzte Deutschlehrerin, die offensichtlich… mich schon gefördert hat, finde ich. Also war guter, war schöner Unterricht bei ihr. Ja. Ja. Genau, aber gut. Das Gymnasium, zurück dazu, ja. Also, Werken ein Desaster? Ja. Gymnasium, ja. Ja, weil damals noch nicht frei wählbar, ob technisches oder textiles. Ich war im letzten Jahrgang, wo ich habe müssen, also damals hat es mich halt einfach nicht interessiert. Mittlerweile unterrichte ich selber textiles Werken. Nähen und Stricken. Ich mache es gern. Mit Stoff. Ja. Mhm. Und Färben und Häkeln und alles. Aber jetzt, damals musste ich und es war auch nicht so kreativ. Naja, und nach der vierten Klasse wechselte ich dann die Schule und bin weiter in Ried ins ORG. Die hatten einen bildnerischen Zweig. Deswegen? Genau deswegen. Und warum hast du das gewusst, dass du das möchtest? Also warum wusstest du da Begabung, Interesse? Ja, das war immer schon da und es ist auch von zu Hause gefördert worden. Okay. Ja, ja. Und die haben auch gewusst, mit so einem Interesse gehst du besser ins Borg. Naja, ich konnte sie aufgrund dessen Gott sei Dank davon überzeugen, dass es besser wäre, mich dort unterzubringen, als echt? Mich weiter in Braunau zu quälen. Das ist aber schon eine selbstbewusste Bildungshaltung, die du da in jungen Jahren hattest. Ja, es war so eine Pattstellung, also Matura musste sein und ich habe gesagt, in Braunau wird es nicht funktionieren. Und dann. Wird nicht funktionieren, weil. Nein, was? Schau. Warum nicht funktionieren? Weil ich es wahrscheinlich nicht geschafft hätte. Aha. Die Fächer jetzt, Mathematik, genau, ja. Physik. Unter anderem Latein war auch nicht so mein Steckenpferd und. Ja. Wenn es dann in der vierten schon nicht mehr Spaß macht, ist halt ein langer Weg. Ja. Meine Oma hat gelacht, wie gesagt, ob ich würde gerne ins Sportgymnasium gehen. An dieses Lachen kann ich mich heute erinnern. Ich habe 20 Jahre gebraucht, das Lachen zu überwinden. Ich bin vor 2 Wochen einen Marathon gelaufen und es hat Spaß gemacht. Aber gut, ich glaube, so geht es halt jedem, der halt irgendwo aufwächst und wenn die Leute lachen. Ich durfte auch nicht mit 14 nach Wien gehen, noch mit 15 an die Gartenbauschule. Das wollte ich gerne tun. Mhm. Hat mir nämlich Spaß gemacht, Kakteen züchten und so weiter. Na, das kannst du mal studieren, hat es geheißen. Mhm. Da bin ich halt in Braunau ins Gymnasium gegangen, wo ich erkennen durfte, in der 8. Klasse, dass ich laufen kann. Ich habe es 8 Jahre nicht bemerkt, bin immer hinten gelaufen. Ja, und Forrest Gump war die Geschichte dann. An love, allen Forrest vorbei, am Damm sind sie dann hinter mir alle weg, praktisch inklusive Lehrer, vorbeigelaufen. Nicht, dass ich jetzt wirklich der Sportstyp wäre, aber es hat mir Spaß gemacht. Also und ich denke, das ist die beste Voraussetzung für Sport. Ja, sicher. Ja, Borg. Borg. Im Borg ging es dann weiter und hat mich Gott sei Dank so weit gebracht, dass ich die Aufnahmeprüfung auf der angewandten für technisches Werken geschafft habe. Aufs erste Mal in Wien. Und das schafft nicht jeder, weil da gibt es eine Aufnahmeprüfung, auf die man sich echt vorbereiten muss. Das habe ich in dem Fall nicht gemacht. Du bist hingegangen und man hat erkannt, das zahlt sich aus. Nein, es ging sich halt aus, Gott sei Dank. Und das war ein Glück und das war super. Was heißt, es ging sich aus? Jemand hat das erkannt, dass es ausgeht. Also da gibt es ja Menschen, die das irgendwie beurteilen können. Ja, also es gibt ja eine Ebene, du gibst eine Mappe ab. Da wird halt dann aufgrund dessen, was da drinnen ist, geschaut, geht sich das aus oder nicht. Dann wird man zugelassen für die Aufnahmeprüfung und dann ist halt 3 Tage Programm und dann muss man die verschiedensten Aufgaben lösen. Und nach einer Woche stehen dann einige Leute auf einem Zettel. Und da war ich ganz lang dabei, unter diesen 8 Leuten. Mhm. 8, ja? Mhm, das war damals zu einer Zeit, wo nicht so wie heute Lehrermangel herrscht, diverse Sachen auch noch dazukommen, wie Studiengebühren und. Jetzt werden um einiges mehr aufgenommen. Damals waren es unter 10. Einen Jahrgang. Die oberen 8. Genau. Der Wimmer Georg war später mal dabei, den ich kenne. Der Wimmer Georg kenne ich gut. Ja? Ja. Und der hat mir mal geschenkt, so einen Würfel, den er eben dort dann auch gemacht hat während des Studiums, aus Ton gebrannt, mit Schachbrettmuster glasiert und das andere war dann unglasiert. Und das hat mich sehr stolz gemacht, dass er mir den geschenkt hat. War schön. Ja, super. Die haben sehr interessante Sachen gemacht beim Studium, Schriftsatz, Design. Mhm. Also auch wir. Auch, ja. Ja, ja. Nein, das ist, also von dem, was man bei diesem Studium lernt, ist das eine super Ausbildung. Mhm. Also nämlich wenn man in die Richtung interessiert. Breit auch. Ja. Mhm. Und wenn man so wie in meinem Fall sich mehr für Keramik interessiert, muss man halt auch im Nachhinein ein bisschen am Ball bleiben. Weil ich habe das, was ich auf der Uni gelernt habe, mal 13 Jahre nicht gemacht, weil ich einfach nicht gewusst habe, was das für ein Material ist, das ich da brauche und. Weil auf der Uni gehst du in die Werkstätten rein und da ist ein großer Bottich mit dem Material und du interessierst dich einfach nicht genau dafür, wo kriege ich das her, was ist das genau, was muss ich da irgendwie beachten und. Ist auch gut so. Weil und du denkst mir, ja, es ist ein Gips, mein Gott, ja, es staubt, es ist weiß, wenn ich Wasser reingebe, dann wird es ein Brei und irgendwann wird es fest und warm. Aber dass es 100.000 verschiedene Gipsarten gibt für Formen und was man da braucht und was nicht, da bin ich erst später drauf gekommen. Wie sie selber um die Sachen kümmern. Genau, und zwar einfach durch Trial and Error. Und offensichtlich hat mir das immer so gefesselt, dass ich nie aufgegeben habe. Es ist mir am Anfang alles kaputt geworden. Beim also wie, Brennen? Nein, beim Porzellangießen, beim Formenbau, gleich einmal. Porzellangießen? Porzellan gießen, Porzellan wird gegossen, das wird nicht gedreht, das wird auch gedreht, ach, aber Porzellan. In den seltensten Fällen. Ach, ich weiß schon, da habe ich bei der Sendung mit dem ausgesehen, wie man Kloschüsseln macht. Genau. Das wird gegossen in Form. Das wird reingeleert und wieder rausgeleert. Das ist so ähnlich wie beim Schokohasen. Ja, genau. Außer, dass der Schokohase mit der Temperatur arbeitet und beim Porzellan ist es so, dass die Gipsform aus dieser Masse das Wasser zieht und so bildet sich eine Wandstärke. Und wenn die dick genug ist, leert man es wieder aus. Und dann wartet man so lange, bis das gefestigt ist und dann kann man es aufmachen. Aha, alles zerbrochen immer. Nein, es ist eigentlich schon beim Bauen der Form alles zerbrochen. Okay. Weil der Gips vom Obi, der ganz normale Baustellengips, nicht der richtige ist. Und das nach einer Universitätsausbildung? Naja. Ja, eh. Mein erster Bonsai war nach 3 Monaten tot. Ende. Okay, ohne Ausbildung. Ja. Und jetzt erst Jahre später weiß ich, wenn ich die Kakteen ins Zwischenfenster stelle, dass denen auch im Winter ein bisschen kalt wird, dann blühen die nächstes Jahr. Unglaublich, ja. Aber da braucht man auch eine Zeit, bis man das rausfindet. Okay. Also, aber du hast dann damit begonnen, weil du hast dich erinnert. Genau, ich habe versucht, nach 13 Jahren Pause mein Wissen wieder aufzufrischen und habe es einfach so lang probiert, bis es funktioniert hat. Und warum? Weil ich es wieder machen wollte. Weil während dem Studium, das hat dir Spaß gemacht. Das hat mir Spaß gemacht, das habe ich viel länger belegt als andere Fächer. Haben wir jedoch immer gedacht, naja, wenn die Uni mal vorbei ist, ich werde da nicht mehr hinkommen auf diesen Level, weil du brauchst halt irgendwie den Raum dafür, du brauchst einen Brennofen, du brauchst dieses ganze Zeugs, du brauchst Platz, du brauchst Zeit und du brauchst das Know-how, damit du weißt, was du dir da kaufst an Materialien und wo du es herkriegst und. Da kann ich jetzt dazwischen grätschen, weil wir in China waren, Tee ernten auf einer Teeplantage und dort ist ein bisschen in mein Leben dieses Keramische gekommen, weil sie haben so Standardporzellan verwendet, um den Tee zu machen, das heißt Gaiwan, das ist so eine chinesische Teezeremonie, das hat was mit heißt Kung Fu, hat auch was mit Kung Fu zu tun, von der Tradition her. Aber im Wesentlichen ist es so eine Schüssel mit einem Deckel drauf und die gibt's in verschiedenen was. Ich habe dann, wie wir nach Hause gekommen sind, versucht, solche Gaiwans zu kriegen, weil im Teegeschäft gibt's es nicht. Und dann stellte ich fest, das musste irgendwie von Alibaba schicken lassen. Das oh, geht und schon. Du musst ja gleich 500 Stück bestellen. Nein, das geht 1 oder 2 oder 3 auch. Aber es gibt dann einfach Größenordnungen im Preis. Wie soll ich unterscheiden, ob was, keine Ahnung, $2,95 wert ist oder $295. Und wenn man dann ein bisschen schaut, ist diese chinesische Keramik, was dann die Tonkannen betrifft, von Leuten, die wirklich auch was verstehen von Tee und wie man Tee trinkt. Da gibt es dann einen Blog von einem Franzosen, der in Taiwan immer herumfährt, um Tee zu kaufen. Und der macht immer ein Foto von einer Decke, Teeschalen drauf und diesen Gaiwan. Und die schauen immer unterschiedlich aus, weil wenn man ein bisschen schaut, was das kostet, unfassbar viel Geld. €300. Eine Teekanne, die eigentlich auch so ähnlich ausschaut wie die um 2,95. Und da habe ich mich dann gefragt, wo sind da jetzt eigentlich größenordnungsmäßig die Unterschiede? Ich kann es nicht benennen. Ich habe keine Ahnung, warum ist das unterschiedlich? Vielleicht, weiß ich nicht, dann habe ich ein bisschen mitgekriegt von diesen, ein bisschen schauen, wie YouTube-Filme, wie sowas gemacht wird. Manchmal liest man dann was, Besuch in so einer Werkstatt, also so Einzelstücke in Boden verscharrt, irgendwie, keine Ahnung, eure Geschichten, wie man es macht. Akku meinst du? Keine Ahnung, ja. Aber es gibt da praktisch, was von Entfernung ausschaut, wie eine Schale mit Deckel, hat von der Nähe aus betrachtet eine Bandbreite von $2,95. Da war man dann in Shanghai auch in einem, so einem Geschäft, so Art wie Dorotheum in Wien, wo stockweise Teekannen waren und diese Tee-Gaiwans und Teekanne ist dann die andere Art, Tee zu machen, und die Schalen mit unfassbaren Beträgen, was das kostet. Und da denke ich mir, wo steckt das Geld da drinnen? Naja, das kann entweder sein von dem, dass es vielleicht alte Stücke sind, dann kann es sein, dass es einfach ein hochwertigeres Material ist. Ja. Dann ist Porzellan grundsätzlich immer etwas sehr Heikles und man sitzt, also ich sage immer, meine Sachen gehen sehr oft durch meine Hände, bis sie fertig sind. Da habe ich dann mitgekriegt, es gibt in Irland einen Typen, der macht, das kann man auf Instagram abonnieren, immer wieder so Serien, von wo man dann einfach 20 Stück bestimmte Tassen sieht. Und da kriegt man ein bisschen dann mit, wie er es auch macht, ja. Geht viel durch seine Hände. Ja, ja. Dann ist es auch eine Geschichte der Oberflächenbehandlung. Ist es jetzt oxidierend gebrannt? Ist es glasiert? Wenn es glasiert ist, muss ich es zweimal brennen. Dann gibt es manchmal Sachen, also du nimmst das nicht einfach aus der Form raus und es ist schon fertig, sondern das muss versäubert werden. Manchmal müssen Sachen aufgarniert werden, nennt man das. Das ist zum Beispiel einfach erklärt, ich habe die Schale und die Schale soll einen Henkel bekommen. Und der Henkel kommt natürlich im Nachhinein erst drauf. Und dann müssen beide Stücke einen Zustand haben, den nennt man der Keramikleder hat. Das ist kurz bevor es lufttrocken ist und nur dann verbindet sich das Material. Nur dann? Ja. Und wenn es einmal trocken ist, kannst du das vergessen. Ich meine doch, das muss feucht sein wie Sau, dass es biegt. Nein, das ist eben diese Mehr, die wir alle aus der Volksschule kennen. Du kriegst einen Batzen Ton, machst drei Würsteln, ja. Dann hauptsächlich viel Wasser, bis alles schwimmt. Ja. Bis es immer gatschiger und gatschiger wird, dann schaut das aus wie eine Kuhflade und dann kriegt irgendwer einen Aschenbecher zum Muttertag. Wo der Henkel dann abbricht? Na, keine Ahnung. Nein, keine Ahnung. Okay, okay. Aber das ist Lederart. Das ist schon eine gewisse Expertise. Ja, ja, das ist halt, das ist halt wie beim Kochen. Du darfst einen gewissen Zeitpunkt nicht übersehen. Auch ausschneiden dann, wo der Rüssel von der Teekanne rankommt. Genau, das ist dieses Garnieren, ja. Ja. Und zum Beispiel, ein gutes Beispiel eben zu diesem, ja, recht viel Wasser und ja, recht schleimig und batzig. Ich habe einen Professor gehabt auf der Keramik, der war irrsinnig gescheit und hat ein irrsinniges Know-how über das ganze Thema gehabt, nur er war schon sehr grantig, kurz vor der Pension. Und es war sehr schwierig aus ihm, dieses Wissen rauszuholen. Und dieser Mann war nie schmutzig. Und wir haben immer alle ausgeschaut, von oben bis unten. Der ist gegangen mit einem weißen Mantel, so wie der Papa in der Schule. Hat lediglich Arbeitsschuhe, das war ein bisschen ein älteres Modell, da waren vielleicht ein paar Spritzerl drauf. Aber sonst war der immer wie aus dem Ei gepellt. Er hatte nie dreckige Hände, obwohl uns der bei allen und jedem geholfen hat. Aha, er war schon drinnen in der Sache. Aber der hat es irgendwie geschafft, das zu machen, ohne sich voll zu sauen. Und das hat mich damals schon immer fasziniert und jetzt bin ich schon genauso. Das ist auch irgendwie so ein Level, wenn man den erreicht hat, dass man sich nicht mehr von oben bis unten voll saut, dann weiß man, man ist schon relativ gut. Und dann kennst du sicher 12 Leute, bei denen du aufbauend auf deinem Niveau dann weiterkommen könntest, weltweit irgendwo, weil es bei denen lernst, weil wenn sie vielleicht was erzählen würden, wie sie es machen. Die würde ich gerne kennen, ja. Ah, gibt's nicht? Gibt's da nicht so wirklich Leute, die man echt besuchen kann oder die Kurse machen oder wo man sich weiterbilden kann, um die nächsthöhere Seinsstufe zu erreichen? Na, das habe ich irgendwie in diesem Metier noch nicht so kennengelernt. Also ich selber machen dann? Selber machen. Wenn ich Hilfe brauche, dann fahre ich zum Keramiker meines Vertrauens. Das ist der Herr Skokan im 12. Bezirk. Und ich denke mir immer, wenn ich hinfahre, Wenn der mal in Pension geht, was mache ich dann? Was macht der? Der hat ein Geschäft? Oder? Der hat ein Geschäft, der wartet von jeder Schule beispielsweise den Keramikofen. Der kennt sich bei allem Möglichen aus. Wurscht, ob es da jetzt um Aufbau Keramik, um Brennkurven, um Glasuren, um irgendwelche Effekte geht, der weiß alles. Und das macht er selbst auch? Ja, er bietet seit vielen, vielen Jahren Kurse an oder lädt sich in seinen Laden Leute ein, die Kurse halten, oder das Ganze findet dann irgendwo im Waldviertel statt, wie das halt so ist bei den Keramiker. Warum? Manche sind da sehr erdig. Mhm. Aha. Und dann passt es gut, wenn man so im Waldviertel sich selber schnell einen Ofen baut im Garten. Das ist natürlich alles total aufwendig und geht gar nicht schnell. Ja, ich habe es ein bisschen mitgekriegt vom Museum für angewandte Kunst, mhm. Keramikerin, die Marie Jansen, die große Öfen macht und jetzt auch am Schwarzenbergplatz in Wien eine große Walnussschale, das steht in der Mitte eines Labyrinths aus Sträuchern. Aber das ist Keramik, ja doch, das ist Keramik. Und da gibt es auch Filme, wo sie draußen große Öfen macht für ihre Öfen oder für ihre... Ja, ja. Und das ist immer aufschichten und tagelang arbeiten, auf Gerüsten stehen und dann wird das Ganze beheizt und es ist eine große Frage, ob das genau, alles funktioniert. Genau, und da ist ja eben die Überraschung noch eine größere. Es ist ja bei mir schon jedes Mal, wenn ich einen Ofen aufmache, kann ich nicht davon ausgehen, dass da jetzt das Ergebnis, das ich gerne hätte, zum Vorschein kommt. Weil es kann immer irgendwas passieren. In einem Industrieprozess, den man versteht, kann nichts passieren. Naja, aber... Gibt es ja auch nicht. Industriekeramik, da weiß man ganz genau, was passiert, wie es passiert und das ist einfach ein industrieller Ablauf. Vorne schmeißt den Ton rein, hinten kommt er raus. Ja, so einfach ist es leider nicht. Naja, also beim Rohbrand ist natürlich, da passiert wenig, aber sobald es um die Glasur geht, wenn die nur ein bisschen zu wenig Wasseranteil hat, dann fließt sie nicht ordentlich. Mhm. Das kannst du aber dann kannst du das noch 5-mal brennen, sie wird einfach nicht fließend werden. Da hat sie dann so kleine Punkterl. Oder irgendwelche Risse oder so. Und dann hast du halt, ja, du bist genauso lang bei diesem Scherben gesessen wie beim anderen, nur das ist halt dann zweite Wahl und es ist schade. Aber im Industrieprozess, das ist so, zum Beispiel so eine Tasse, wie du jetzt vor dir hast, die ist ja nicht handgemacht, oder? Nein, die ist... Genau, da wird es keine Überraschungen geben. Da gibt es keine Überraschungen, da wird das natürlich abgewogen. Aber wenn ich eine Glasur anrührt, dann tue ich nicht abwiegen. Oh Gott. Sondern... Das ist wie beim Kochen, was annimmt. Naja, kommt drauf an, wie man kocht. Also Germteig nur mit Rezept ja, und abwiegen. Ja, gut, das ist Chemie. Ganz Backen genau. Ist Chemie. Das ist Chemie, ja. Und das sollte es eigentlich... Chemie. Ja, schon. Okay, gut, ja, passt. Und das sollte es nicht sein, sagst du? Doch, das sollte es grundsätzlich, aber es ist mir manchmal... Also ich denke mir halt einfach, ich kann das so auch. Du hast schon recht, es würde weniger passieren, wenn ich bis auf ein Zehntel Gramm alles genau abwiege. Na das gut, ist aber vielleicht eh keine schlechte Idee. Ja, aber Experimente gibt es dann auch weniger. Also immer wissenschaftlich schon betreiben, also wenn man sagt, okay, ein bisschen mehr. Ja, beziehungsweise man lernt halt dann auch Sachen. Wenn ich zum Beispiel einen Scherben glasiere und der nach 3 Sekunden oder sagen wir mal nach 3 Minuten unten so Eierschalenbruchartige Risse bekommt, dann weiß ich, die Glasur ist zu dick und wenn ich das reinschiebe, dann weiß ich, es fließt nicht. Und auf das wäre ich zum Beispiel nie draufgekommen. Mhm. Das hat der Herr Skokal gesagt. Das hat mir der Herr Skokal nicht gesagt, da bin ich selber draufgekommen. Mhm. Das hast du dann dem Herrn Skokal gesagt. Das hat er aber schon gewusst. Das hat er sicher schon gewusst. Mhm. Aha, gut. Also, wir gehen zurück. Nach 13 Jahren beginnst du deine Erfahrungen neu zu machen und mit schrecklichen Fehlern zu beginnen. Aber wie beim Bonsai eben, man muss halt auch einmal den ersten Bonsai töten, damit genau. Der zweite ein Stück länger überlebt. Oder kiloweise angerührten Gips über die Schuhe gießen, weil die Form nicht hält. Aha, okay, das ist so ein Start. Ja, verstehe. Gips, gut. Okay, genau. Und dann sagst du, okay, jetzt optimierst du das und du lernst es kennen und irgendwann einmal kommt dann die Zeit, wo es greift alles. Genau. Und dann produziert man. Mhm. Für wen? Für dich. Zuerst einmal einfach, um es zu machen. Mhm. Das ist ja immer das Wichtigste. Weil mich interessiert ja grundsätzlich nur der Prozess an sich. Ich mach's. Dann schmeißt du es weg irgendwann oder naja, stellst du es abgeschlossen raus? Ja, es wird, anfangs wurde viel verschenkt, dann wurde es mehr und mehr und mehr, bis es dann irgendwann so viel war, dass ich mich getraut habe, auf einen Kreativmarkt zu gehen. Wo es ja derer viele mittlerweile in Wien gibt. Wo man einen Stand nicht ankriegt, wenn man keine Ahnung was macht. Ja, erstens mal viel Geld zahlt und dann tagelang sitzt. Echt? Wie ist das? So schrecklich, wie man es vorstellt? Es ist, so desaströs würde ich es jetzt nicht beschreiben, aber es ist schon ein bisschen arg. Vor allen Dingen ist es arg, wenn du das 3 Tage lang alleine machst. Ja, du hast einen riesen Stand, der muss natürlich was hergeben, weil sonst schaut da keiner hin, sonst bleibt da keiner stehen. Du brauchst natürlich eine Aufmachung in alle Richtungen. Aschenbecher. Was ist Aufmachung? Naja, vom Branding her, du brauchst ordentliche Kärtchen. Aha. Diese ganzen Printdinger, das ist ja auch nicht billig. Ich merke das in der Imkerei. Das ist auch nicht nebenbei machbar. Das muss schon auch hübsch aussehen. Ja, ja, das Produkt. Genau, und wenn es halt irgendwie, also du musst das ja gut verkaufen können. Das muss ja irgendwie ein bisschen edel ausschauen. Sonst edel. Kannst du ja keine Kohle dafür verlangen. Also, wenn es so wie in meinem Fall ein kleines Luxusprodukt sein soll, dann muss das auch dementsprechend wirken. Und das, wie erkennt man, dass es ein Luxusprodukt ist? Durch die Wirkung auf alle Fälle mal, wie man es praktisch eben die Kärtchen und das, was dabei ist. Ja. Und an der Verpackung. An der Verpackung und am Produkt selbst wahrscheinlich auch. Ja. Das heißt, großer Abstand zu allem, was kein Luxusprodukt ist, muss optisch auch sichtbar sein oder haptisch oder vom Gewicht her oder keine Ahnung. Genau. Aha. Dass man sagt, ja, alles andere ist weit weg. Ja. Das wäre so die gute Beschreibung. Mhm. Und dann musst du mit den Menschen reden, oder? Mhm. Und eigentlich redest du mit den Menschen immer das Gleiche? Ja, was ist das Gleiche? Was fragen die? Wozu brauche ich das? Was? Das ist eine blöde Frage, am Becher, wenn ich sehe, oder keine Ahnung. Naja gut, wenn es um Gebrauchskeramik Bemalte geht, dann brauche ich nicht erklären, wozu man den Becher verwendet. Aber wenn es jetzt um meine Obstvasen oder derlei Sachen geht, dann ist sehr oft die Frage, Wofür ist das gut? Wofür ist das gut, obwohl du es schon 5-mal so präsentierst vor mit deren Äpfel Nasen, drinnen, dass man eigentlich das verstehen müsste. Aber ist dann wirklich die Frage, wofür brauche ich das Wort brauchen? Oder wofür kann ich das verwenden? Oder wofür ist das gut? Ja. Wofür ist denn das? Was ist denn das? Kann man das dann selber noch anmalen? Aha. Ist auch oft die Frage. Ja. Und das sind immer die gleichen Fragen im Wesentlichen. Ja, schon sehr oft. Gibt es ein paar Leute, die sich dann ein bisschen auskennen? Die gibt es ja wohl auch. Und was fragen die? Oder wie erkennst du die? Naja, weil da merkt man einfach innerhalb des Gesprächs schon, dass ein bisschen ein Wissen da ist. Okay. Ein Blick auch vielleicht? Ja, beziehungsweise wenn sie dir selber gerne, wenn sie so eine Schale oder sowas in der Hand haben, erzählen, dass sie schon wissen, wie das gemacht worden ist. Okay. Das gibt's dann auch wieder solche und solche. Ja. Mhm. Aha, aber das heißt, da stellst du dich dann oder hast dich dann gestellt mit deinen Produkten einer kritischen Öffentlichkeit im Rahmen eines Weihnachtsmarktes? Ja, beziehungsweise. Oder Kunsthandwerkmarkt genau, aus der Zeit. Genau. Da lernst du schon raus, ja, weil das kostet Geld. Mhm. Und eben, wie du sagst, nicht wenig. Und ja. Geht sie das aus dann? Nicht? Nee. Echt, mehr Zeit so viel? Mhm. Und also ist das fair und transparent? Aber ich möchte niemanden beschuldigen jetzt, weil das können wir nicht überprüfen. Aber hast du das Gefühl, das ist auf gleicher Augenhöhe, diese Geschichte, oder bist du der Depp? Also ich finde es in die Richtung unfair, dass sich Leute, die das organisieren, teilweise damit brüsten, unser Einnahmen die Möglichkeit zu geben, da halt irgendwie sich zu vernetzen und zu verkaufen und dass das ja alles so toll ist, aber dass die Standgebühr pro Tag horrend hoch ist und dass es einfach nicht lustig ist, von 9 bis um 8 am Abend ständig dort zu sitzen, allein. Und wenn du dir einen zweiten checkst, der nicht gerade irgendwie, weiß ich nicht, in deiner Schuld steht, den du dann vielleicht noch zahlen müsstest, dann geht es sowieso nicht aus, ja. Auf der anderen Seite haben ja diese Märkte ja oft wirklich in jahrelanger Arbeit aufgebaut und ein bestimmtes Image gegeben. Also man weiß mittlerweile, was einen in Spittelberg erwartet oder am Karlsplatz oder vor dem Rathaus. Ja, nein, aber ich war eher so in diese Richtung Feschmarkt und Edelstoff. Also wo, das sagt man nicht, das kennst du gar nicht. Ja. Otterkringer Brauerei zum Beispiel. Ist weit weg, andere Bezirk. Andere Baustelle. Oder Marxhalle. Aha. Edelstoff ist Marxhalle. Okay. Und da hast du halt lauter solche Leute wie ich. Mhm. Da schaue ich mal hin. Heuer. Da kommst du mal nächsten, ja. Bist du noch dort? Heuer werde ich zum zweiten Mal zu Weihnachten in Ranshofen sein. Schau. Da war ich letztes Jahr das erste Mal. Und das ist eine ganz andere Geschichte. Ja, warum? Ranshofen ist bei Braunau in der Nähe. Ranshofen ist bei Braunau und da gibt es ein Schloss, das im Zuge einer Landesausstellung irrsinnig aufwendig und schön renoviert worden ist. Mhm. Und da gibt es zwei Räume und eine liebe Bekannte meiner Eltern organisiert diesen Weihnachtsmarkt. Und das ist so eine bunte Mischung aus Frauen, die Klosterarbeit machen. Kennst du Klosterarbeit? Mhm. Das ist sowas wie Gold am Sticken. Ach so, okay. Also mit hochwertigem Material Sachen produzieren, die du eigentlich in einer Kirche aufstellen könntest. Mhm. Das ist Klosterarbeit. Mhm. Dann hast du viel Handwerk, dann hast du wenig Keramik. Ich glaube, ich war nur eine von zweien. Mhm. Und es ist ein bisschen so ein ländlicheres Publikum am Start. Du hast natürlich auch welche, die den klassischen Weihnachtsmarkttourismus machen und von irgendwo weiter herkommen. Aber es war irgendwie witzig. Mhm. Jetzt so im Kontrast zu diesen Kreativmärkten in Wien. Aber wo ist das Problem noch einmal bei den Kreativmärkten für dich gewesen? Es war einfach ihr Aufwand für das, was es letztlich an Geld auch gebracht hat. Die Leute kaufen nicht. Sie schauen. Mhm. Aha. Ich meine, ich finde es ja faszinierend, man muss ein Material einkaufen, um seine Gegenstände zu produzieren. Auch zum Beispiel Farbe, wenn man Maler ist, also ein Bild malt. Und irgendwann einmal ist man so gut, dass man den Wert der Farbe vervielfacht oder vermehrt. Mhm. Und nicht nur 1:1, sondern 1:2, 1:200, 1:2000. Ist das bei dir auch so? Oder hast du das schon längst hinter dir? Wenn du das Zeug in die Hand nimmst, wird es am Schluss dann mehr wert sein? Ich weiß nicht, das ist mir nicht so wichtig. Ja, aber am Ende des Tages, wenn du die Geldbilanz anschaust, ist es… Also wenn ich auf so einem Markt… Insgesamt, also was du praktisch damit verkaufst und was du an Geld einsetzt. Bei der Imkerei kann man ein bisschen Geld verdienen, wenn man seine Arbeitszeit nicht rechnet. Also ist bei mir ähnlich. Ein Hobby, das praktisch nichts kostet. Ja, aber es würde ja in deinem Fall auch so sein, dass du es wahnsinnig gern tust und dann ist es ja wurscht, wie lange es dauert. Genau, und damit bleibt aber ein leichtes Plus über. Ja. Und würde man 50 Völker haben, dann würde man auch ein großes Plus haben, dann interessiert sich die Steuer dafür, nur dann ist es auch wirklich viel Arbeit. Also was ich gern mag im Zuge so einer Vorbereitung für einen Markt ist, dass ich dann so einen Drive kriege. Ja? Und dann fällt mir noch was ein und noch was ein und noch was ein, dass mein Stand noch toller wird. Und das ist dann, wenn dann sich alles ausgegangen ist und das dann und das ist wahnsinnig anstrengend und zeitintensiv und stressig. Und wenn es dann so dasteht, wie man es vorgestellt hat, dann bin ich schon so happy, dass es mir eigentlich wurscht ist, was ich dann die nächsten 2-3 Tage verkaufe. Mhm. Und wenn es dann so ist, dass einiges weggeht, dann freue ich mich deswegen, weil was weggegangen ist und auch deswegen, weil dann ist wieder was weg, dann kann ich wieder was Neues produzieren. Und so ein halbleerer Stand, den muss man immer so schlichten, dass er ungefähr gut ausschaut. Ja, nein, man hat ja unten. Also unten. Unten ist ja alles in den guten Kisten drinnen und dann wird nachgeschlichtet. Umwickelt mit Papier? Oder dass nichts zerbricht? Ja, das Porzellan ist ganz dankbar. Es ist zwar sehr filigran und sehr dünn, aber alles gut. Und wie findest du den Preis, den du verlangst? Was der Markt hergibt? Ich habe früher mehr verlangt. Es ist gerade im Bereich der Keramik schwierig, weil es gibt nicht so viele, die den Unterschied zwischen einer asiatischen Billigproduktion und meinen Sachen kennen. Und wenn die fürs ungeschulte Auge die Sachen ähnlich ausschauen wie das, was man woanders bekommt, dann versteht man halt nicht, warum das statt 2,50 29 Euro kostet. Beim Honig ist es so, da muss man mit dem Süßpreis konkurrieren und Süßpreis heißt Zuckerpreis und der ist halt wirklich nicht hoch und damit hat halt der Honig wenig, was man verlangen kann. Mittlerweile weiß man allerdings, dass guter regionaler Honig auch sein Geld wert ist und jeder Imker wird sich davor hüten, ihn zu verschleudern. Ja. Mhm. Aber du findest dann einfach irgendwie einen Weg, den Preis zu benennen, genau, der dann also auch... Also ich habe dann einen Mittelweg, wo viele sagen, das ist viel zu günstig gefunden, aber für mich ist es nachvollziehbar. Und das Preispickel biegt oben? Nein, da gibt es natürlich einen schönen Rahmen nebenan, ach so, wo das alles aufgelistet ist. Preispickel biegt keins oben. Aber nicht, also dass man es nur mündlich weitergibt, was das kostet. Nein, da kommst du nicht zusammen. Eben. Also wenn du 15 verschiedene Produkte hast oder mehr und du wirst dauernd gefragt, was, ich kann es ja selber nicht auswendig. Aber du hast dann schon deine standardisierten Produkte. Ich habe meine standardisierten Produkte und es kommen jedes Jahr neue Sachen dazu. Mhm. Also heuer war es beispielsweise, das war ganz witzig. Also ich finde es ja immer cool, wenn sie so Sachen vernetzen. Ich habe beispielsweise im textilen Werken Kreuzstich gemacht. Mhm. Ein Kreuzstich ist wieder in. Es gibt Leute, die haben Kreuzstich-Tattoos. Es gibt 100.000 Vorlagen im Internet für Minions oder weiß nicht was. Es wird groß gestickt. Es ist nicht so wie früher und es muss auch hinten nicht alles gerade sein. Mhm. Hauptsache es ist bunt und es macht Spaß. Und es ist ein Kreuzstich. Es ist ein Kreuzstich. Und über alte Vorlagen bin ich draufgekommen, das wäre doch auch total schön, wenn man so einen Kreuzstich mit Gold und Platin auf einen Teller raufmalt. Und das habe ich dann versucht mit einem Nullerpinsel. Das ist nicht so einfach, dass es regelmäßig wird. Was ist ein Nullerpinsel? Naja. Ein kleiner Pinsel. Der hat ungefähr, so weiß ich nicht. 3 Haare. Ja, sagen wir mal 15 Borsten. Und wie malst du die Gold und Platin? Was macht man da? Das, Farbe, oder? Genau, das ist so ein kleines Fläschchen, kostet ungefähr 50 Euro. Mhm. Und das ist genau das gleiche Gold, das man von den Goldrändern und so kennt. Das wird dann im Nachhinein eingebrannt. Mhm. Und das malst du drauf? Und das du wird draufgemalt und dann wird es einbrannt. Und das ist praktisch der heiße Schrei im Moment? Nein. Bei dir? Ja, bei mir. Eben, das, genau, genau. Und, genau. Und über diese ganzen Kreuzstichdinger bin ich dann auf eine lustige Art und Weise der Übertragung der Muster gekommen, weil das macht man auch in der normalen Off-Glasurmalerei. Also irgendwie muss man es ja vorzeichnen. Mhm. Und wenn du einen glasierten Scherben hast, dann kannst du nicht mit einem Bleistift oder so draufmalen. Das hält nicht, ja. Genau, dann nimmt man das Motiv, das man malen will, und dann legt man ein Aquafix, nennt man das in der Architektensprache. Ein Durchschlagpapier. Ein Durchbauspapier. Ein Durchbauspapier. Genau. Mhm. Und drunter gibst Styropor. Und dann wird mit einer Nadel an den Konturen des Motivs reingestochen. Und dann nimmst du dieses Papier und mit Graphit und einem Wattebausch wird es dann durchgerieben. Na, Prag. Und dann hast du diese Vorlage auf deinem Scherben drauf. Und so habe ich das auch gemacht für meinen Kreuzstich. Und da sind halt dann nur Punkte. Mhm. Und aus den Kreuzern ist nichts geworden. Und jetzt habe ich dann angefangen, Punkte zu machen. Und dann kriegst du so ein pixelartiges Motiv. Punkte waren es vorher und dann hast du angefangen, Punkte zu machen. Das ist. Vom Übertragen waren es Punkte. Ich wollte dann aus den Punkten Kreuze machen. Und die Kreuze sind so unregelmäßig geworden, dass mir nicht gefallen hat. Ja, genau. Okay, verstehe. Und dann habe ich halt alles Mögliche in diesem Pixel-Ding. Pixel. Mhm. Quadrate quasi, große. Kleine Punkte. Okay, gut, ja. Pixelmuster. Aber ja, gut, so wie ein Display-Art. Genau. Und das hat dann. Und da sind Schriftzüge entstanden und Motive und alles Mögliche. Mhm. Und damit bist du auch erkennbar mit dieser Art, weil das ist praktisch. Das, ja, hat sonst niemand. Das hat sonst niemand. Mhm. Ja. Und das hatte ich dann letztlich ja, okay, da findest du jetzt immer passendere Wege, auf Märkten es zu verkaufen. Ja, und nächstes Jahr wird es wieder irgendwas Neues geben, so als Zusatz. Im Internet findet man es auch? Auf einer Seite? Im Internet findet man es auch. Man findet es auf Facebook zum Beispiel. Unter welchem Stichwort? Huber und Töchter. Ja, schau. Ja, da kommt das Huber her. Das ist mein Labelname, Huber und Töchter. Sehr gut. Ja. Wie ist der entstanden? Ich habe einen Namen gesucht und es sollte ein bisschen traditionell und ein bisschen althergebracht und besonders klingen. Und sonst hast du ja immer Und Söhne, genau, Neubau und Söhne. Ja, genau. Die und Drogerie. So kamen wir auf den Namen Huber und Töchter. Ist gut. Da gab es einen Arte-Film über Glasmacher, einen Glasmacher, der gestorben ist und die Töchter haben dann weitergeführt und das war gar nicht lustig, weil im Ort hat es eine Glasmacher-Gilde gegeben, die nicht reinlassen haben und irgendwie… Weil es Frauen waren. Ja, und dann haben sie nicht die Dinge angezündet, glaube ich auch und so weiter. Ja, ja, eben. Und Töchter ist daher doch eine Ansage. Mhm. Auch. Ja, ja. Mhm, verstehe. Ja. Und Töchter. Na, das kann man uns ja dann anschauen. Also die das, also ich zum Beispiel im Netz. Mhm. Ja, sehr gerne. Ende der Entwicklung schon erreicht? Diesbezüglich Marketing, alles gut, alles soweit? Marketing ist okay. Ja. Also Angestellte keine. Marketing darf in meinem Fall auch nicht so zeitaufwendig werden, weil das ist zum Beispiel was ich nicht gern mache. Auf Fremdaufträge praktisch an Grafiker oder so? Ist schon erfolgt. Schon, also ja. Auch in der Größenordnung spielen wir. Genau, ja, genau. Da gibt's was. Das kann man auch immer wieder nachdrucken lassen. Mhm. Jetzt, wenn wir das praktisch jetzt ein bisschen besprochen haben von deiner Seite her, wie du es machst, wäre es natürlich schon interessant, was das ist eigentlich. Und Ton ist der Grundstoff. Porzellanmasse. Okay, so. Es gab eine Schlammgrube in der Nähe von Gundhuling, wenn du dich kennst, auf der linken Seite. Ja, no. Die war lange Zeit, ist aber dann irgendwann einmal verschwunden. Mhm. Ist das so ein Zeug? Also da gibt es neben der Straße eine große Pfütze. Das, was du meinst, ist Lehm. Ja, genau. Und Lehm ist Ton. Lehm ist Ton. Genau. Und Porzellan unterscheidet sich von Ton durch einen Zusatzstoff und den nennt man Kaolin. Das ist das, was es weiß macht. Mhm. Das ist das, was es so elastisch macht. Zusatzstoff, was zusätzlich zu den Tonbestandteilen drinnen ist. Genau, also die Bestandteile von Porzellanmasse sind sehr ähnlich deren von Ton, plus aber mit Kaolin. Das war auch ein Grund, warum sie in Europa so lange gebraucht haben, dieses Porzellan zu erzeugen. Und da kannst du dich erinnern, in der Geschichte, das war ja ein heißes Gut. Im Englischen heißt es China Porzellan. Ja, eben, weil es auch von daher kommt. Mhm. Und das liegt daran, dass eben im Boden, im Asiatischen, dieses Kaolin mehr vorkommt und die schon sehr lang einfach mit diesem Material arbeiten. Und das Gute an diesem Material ist, du kannst irrsinnig dünnwandig werden, weil es eben so elastisch ist und dann, wenn du es brennst, eben also ganz, ganz hart wird. Mhm. Ohne spröde zu werden. Und der Ton ist das, was dann diese Bierkrüge sind. Genau, das ist Steingut beispielsweise. Steingut. Ja. Das heißt, man kann auch in unseren Breiten halt töpfern oder sagt man auch Keramik zu diesen Ton-Steingut-Geschichten? Dann, ja, oder sagt klar. Man, okay, Keramik ist also auch Porzellan und alles andere auch. In unseren Breiten würde man eben dieses Steingut haben, diese Humpen, dieses eher derbe. Ja, beziehungsweise auch, wenn man Wienerberger Ziegel. Ziegel ist dann das gleiche Zeug? Mhm. Das interessanterweise beim Brennen dann die Farbe auch verändert? Ja, es gibt halt im Bereich Ton gibt es die verschiedensten Farben. Das fängt bei weißen Ton an, geht über einen roten und das letzte ist dann einer, der fast schwarz ist. Mhm. Aber wenn ich jetzt das glasiere, dann kann ich praktisch nicht unterscheiden, ob das jetzt mit Kaolin, also Porzellan ist, oder aus Ton ist. Doch. Warum? Weil zum Beispiel, schau, das da, Da haben wir eine Porzellanschale, ja. Zweite Wahl, weil nicht geronnen und gesprenkelt innen. Mhm. Und wenn du das einfach mal in die Hand nimmst und das in die Hand nimmst, also dann merkst du schon, Unterschiede. Und das zum Beispiel, das ist auch Tonsteingut. Das ist ganz dünnwandig und ganz leicht. Aha, dieses fluffige, leichte ist praktisch Porzellan. Und das will man. Man will von Ton wegkommen, oder wie? Nein, oder gar es nicht sind einfach unterschiedliche. Also das war halt von Anfang an ein Luxusgut, weil halt viel dünner und teilweise, wie man es von alten asiatischen Schalen kennt, die kannst gegen das Licht halten und dann scheint die Sonne durch. Oder man kennt es auch heutzutage, das ist ganz in, du hast diese unglasierten Teelichter, Porzellanhalterungen, wo so Löchleins drinnen sind und dann scheint es so, wenn da Kerzen drinnen ist. Und das, was man im Gläserkastel drinnen hat. Ja, genau. Das ist übrigens, diese Porzellanschale, der untere Teil einer, schaut aus wie Unterteil einer Zuckermelone, ja, genau. Und innen ist es aber weich und glatt. Ja. Das ist wirklich der untere Teil einer Zuckermelone von dir gemacht. Genau. Das war meine erste Form. Bravo. Bravo. Naja. So hat alles begonnen. Und dass es innen immer ein bisschen praktisch die Glasur gesprungen ist, da sagst du eben, das ist eine problematische Geschichte, das sollte eigentlich nicht sein. Ja, wenn man es abwiegt und abmisst, sollte es nicht passieren. Kann Porzellan da und mit der Glasur Karies kriegen? Du meinst, dass sich da Farbreste drinnen festhalten? Sammeln und auf einmal hast du Löcher drin, weil Bakterien das auffressen? Nein, das eher nicht. Weil es ja so dicht ist. Also Glasur, sagt ja auch der Name schon, ist ja nichts anderes als gemahlenes Glas angerührt mit Wasser. Ah. Und in dem Fall ist es durchsichtig, also transparent. Es gibt aber auch farbige Glasuren und das schafft man halt dann durch Zugabe von diversen Metallen. Also wenn du in den Rotbereich gehen willst, dann ist meistens Eisen drin, bei Rost und so. Und das ist dann wirklich Glas, was dann, das wird dann geschmolzen so heiß, dass es sich drüber schmilzt. Die Temperaturbereiche dürften wichtig sein? Die Temperaturbereiche sind sehr wichtig, weil gerade im Bereich vom Porzellan, dadurch, dass das so dünnwandig ist, hat man sehr oft ein statisches Problem. Mhm. Weil es sackt. Also du siehst es da, die Melone hat von Anfang an nicht so ausgesehen und wenn wir jetzt beispielsweise diese Form frisch aus der Gipsform nehmen würden, dann wäre sie erstens mal doppelt so dick, um 20% größer. Schrumpft es nämlich beim... Genau. Das hat 18% Schwund. Mhm. Und dann sitzt es auch noch ein bisschen. Mhm. Also diese Schale kannst, wenn du es frisch rausnimmst, dann steht sie nicht. Ja. Ich mein, in aber dem jetzt Fall steht sehr sie. Praktisch. Ja, ja, weil es steht aber so. Manchmal steht es ein bisschen zu viel. Also ich habe da auch eine sehr lange Reihe von Versuchen mit Temperatur hinter mir. Weil erstens einmal, je höher du brennst, desto dunkler wird das Material. Das wird dann fast grau. Mhm. Also wenn du Bereiche hast, die nicht glasiert sind. Wenn du es dann glasierst, ist wieder wurscht. Das Äußere ist also nicht glasiert? Das Äußere ist nicht glasiert, weil sonst würdest du diese schöne Struktur verlieren. Und eben, ich mag dieses das raue Haptische. Ja, das ist interessant. Das weil, ist so knochig. Weil die Zuckermelone generell sich schon interessant angreift. Ja, ja. Und bei all meinen Schalen ist die Innenseite glasiert, weil man das einfach bei Gebrauchskeramik mag. Ja. Mhm. Also es fühlt sich nicht gut an, wenn man da mit dem Löffel reinfährt, wenn man dieses Geräusch einfach nicht gewöhnt ist. Ja. Mhm. Und es ist auch hygienischer und es ist auch, sagen wir mal, stylischer und edler. Also außen gerne interessante Oberflächen, richtig. Innen gerne glasiert. Ja. Ja, das heißt, Kaolin ist dann einmal wichtig dazu. Was macht das Kaolin in dieser ganzen Geschichte? Das ist ein Mineral. Ja, das... Mit offensichtlich nicht extra... Nein, es ist grundsätzlich schon etwas im Boden Vorkommendes. Ja, es ist eine Bodenart, ist eine Mischung zwischen Erde und Stein, sagen wir mal so. Ja. Ja. Und mit und ohne zwei unterschiedliche Geschichten damit umzugehen. Und Porzellan geht eben mit Kaolin. Genau. Aber der Grundstoff Ton, den kann man ja auch kaufen. Humpen, glaube ich, heißt es. Oder wie? Hunk, wie heißt Ton beim Bösen? Wie heißt es? Hubel. Okay. Nicht Hubel? Weiß ich nicht. Hubel? Ja, Hubel? Na, keine Ahnung. Ja. Also, das würde man dann einkaufen als Rohmaterial, als großen Block und dann ja. Kannst 10 du. 10 Kilo? 10 Kilo. Und Porzellan wirst du eine Masse eben anrühren und dann. Genau, da kriegst du eine 10 Kilo. Das schaut aus wie so ein Betonsack. Ja. Das ist der Gips, den nennst du Gips. Nein, das ist die Porzellanmasse. Ah, die Porzellanmasse. Die kommt in Trockenware. Okay, und was nennst du Gips? Der Gips ist das, mit dem ich die Form mache. Ach, na logisch, klar, okay, käme ich aus, ja. Die Form, also das, die, was da, die Trockenmasse. Sein muss, damit ich das andere reinleeren kann. Alles klar. Trockenmasse mit Wasser angerührt? Ja, eine Stunde lang mit dem Quirl. Mit 10 Liter Wasser. Mhm. Das ist ganz anstrengend. Bohrmaschine? Ja, natürlich, aber trotzdem nach einer Stunde. Okay. Wo man die Unterarme. Also da würde man schon einen Assistenten dann beauftragen, wenn man das, wenn man sie mehr auf den Gestaltungsteil konzentrieren möchte. Okay, okay. Anrühren. Genau. Dann einen Tag stehen lassen, weil durch das Anrühren zu viele Luftbläschen drinnen. Ja, haben wir im Honig auch. Ja, das kennst du. Und dann kann man eigentlich damit schon loslegen. Wenn du die Form hast. Wenn ich die Form habe. Ohne und wenn Form die nicht loslegen. Ohne Form nicht loslegen, nein. Und die Form muss auch trocken sein. Ja, ja. Und du kannst auch nicht mehr als 4 Güsse pro Tag, beziehungsweise bis die Form wieder trocken ist, machen, weil du es irgendwann nicht mehr rauskriegst. Weil wenn diese ganze Gipsform vollgesogen ist mit Wasser, dann kannst du kein Wasser mehr ziehen, dann geht nicht mehr. Und das heißt, du musst immer praktisch an der Form arbeiten und dann am Produkt selbst durch dieses Gießen. Und wie du die Form machst, da gibt es wahrscheinlich verschiedene Methoden, Abdrücke, Abgüsse, genau. Silikon oder in nicht. Meinem Fall sind es Abgüsse, Gipsabgüsse. Gipsabgüsse ja, von der Zuckermelone. Die meisten, also das ist eine einteilige Form. Ich habe auch zweiteilige Form. Das Augartenpferd hat, glaube ich, über 100 Teile. Da brauchst du Löcher, wie du es reinleerst. Naja, das wird alles mit so kleinen Metallstiften dann. Es ist dort, also davor habe ich eine Hochachtung. Ja. Aber ja, das ist man noch ein bisschen zu heavy. Klar, aber das haben wir auch jahrhundertelange Tradition bei Augarten. Ich habe so einen Goethe gehabt aus Porzellan, der ist mir dann runtergefallen, der hat seinen Hals gebrochen. aber der war schön, finde ich. Ja, war interessant. Und bist du da immer beschäftigt? Also rennt man da immer ständig hin und her oder hat man da auch Leerzeiten, Todzeiten, wo man herumsitzt und wartet? Es ist besser, wenn man immer beschäftigt ist, weil sobald sich irgendwelche Todzeiten ergeben, vergisst man auf was anderes. Ich bin eine große Freundin des Sortenreinen. Arbeitens. Also wenn, dann gieße ich und tue nicht daneben irgendwas anderes, weil es dauernd passiert, dass du dann einfach den Zeitpunkt übersiehst, wo die Masse wieder rausgehört und dann hast du dann so einen dicken Schirm und den kannst du nicht verwenden. Ja. Und dann meistens höre ich Musik dazu oder sonst irgendwas gibt es eh immer zu tun, aber ich verlasse einfach den Platz nicht. Ja. Und wenn es dann soweit ist, dass die Formen versäubert gehören, dann mache ich auch zuerst die Orangen, dann die Zitronen, dann die Birnen und nicht, was gerade irgendwie kommt, weil es bei jeder Frucht so ein paar Sachen, das vergiss ich aber von jedes Mal aufs andere Mal, das gibt ein paar Sachen, wo man aufpassen muss. Ja, du hast auch immer diese Nahtstelle von da, wo die zwei Gipsformen aneinander treffen. Und gerade wenn du Struktur hast, dann musst du diese Nahtstelle, du kannst nicht einfach nur mit dem Messer abziehen, weil dann hast du einen Streifen. Bei einer glatten Frucht ist das wurscht. Ja. Du musst ein bisschen die Struktur nachmachen. Das heißt, du nimmst das Messer und kratzt aus diesem Grat, den du eigentlich entfernen solltest, die Struktur gleich noch mit heraus, dass man es fast nicht sieht, wo das ist. Und das ist also ein Schauen, in das musst du erst wieder reinkommen und da finde ich es einfach praktischer, wenn man da seriell arbeitet. Riecht es auch irgendwie alles? Nein, es ist nur vom Staub her ein bisschen eine schwierige Geschichte. Brauchst du eine Maske? Wäre vielleicht manchmal nicht schlecht. Nehme ich aber nicht. Ich kann auch nicht mit Handschuhen arbeiten, weil das spürst du nicht. Wie sind die Hände nachher? Ist nicht so schlimm. Fingernägel wachsen besser, wenn ich viel gieße und arbeite. Kaolin ist das. Vielleicht ist das der Traum. Ja, vielleicht, weil du einfach aus der Luft viel schluckst, also vom Staub her und das dann einfach die Spurenelemente mäßig. Nein, es ist einfach nur wahnsinnig staubig. Aha, ist staubig. Ja, ja, also ich ziehe dann auch einen Overall an. Mhm. Und wenn ich da irgendwie zwischen den Räumen hin und her gehe, man sieht es am Boden, die Fußabdrücke. Mhm. Und dann hast du das versäubert und dann wird es gebrannt. Genau. Da hast du deine Erfahrungen schon gemacht, bei welchen Temperaturen, wie lange, man schlägt nach, man fragt den Herrn Sobotka, wie heißt der? Skokan. Skokan, ja, Skokan. Ja, Skokan. Genau. Und dann ist die Wahl schon zur Glasur. Ja, was möchte ich beziehungsweise die Früchte werden nicht glasiert, die werden so hoch gebrannt, dass sie dicht sind. Das nennt man oxidierendes Brennen. Da verschließt sich chemisch das Porzellan, genau, und es ist wasserdicht. Das hat aber zur Folge, dass es durch das, dass es höher gebrannt wird, natürlich dunkler wird und mehr zusammensackt. Was passiert denn eigentlich beim Brennen jetzt in der Struktur? Es wird verdichtet. Verdichtet. Ja. Das Wasser verschwindet. Und das Wasser ist ohnehin, wenn da nur ein Fuzzi Wasser drinnen wäre, macht es kein Wumm und dann hast du lauter Brösel. Also wenn du irgendeinen Scherben, der nicht ganz trocken ist, sprich luftgetrocknet ist. Erst trocknen, dann brennen. Reingibst, dann hast du. Ja, weil das dehnt sich aus und zersprengt das Ganze. Richtig, richtig. Mhm. Und es muss auch immer, also das ist auch der Grund, also diese Früchte haben nicht nur deswegen ein Loch, weil man sie als Vase verwenden kann, sondern wenn du eine Hohlform hast, dann musst du unbedingt irgendwo ein Ein- und Aus haben, damit sie die Luft zwischen außen und innen austauschen kann. Also sonst reißt es das auch. Und das hast du zum Beispiel bei so ganz aufwendigen Porzellanfiguren, hast du immer irgendwo ein kopfgroßes Loch. Das hat mir ein Freund erzählt, der hat versucht, Messing, Ballon zuzulöten und dem ist es nicht gelungen, das letzte Loch zuzulöten. Also weil das immer durch den Unterdruck das wieder angesaugt hat. Oder ich glaube durch den Überdruck wieder rausgesaugt, eins von den beiden. Und sein Lehrer hat das schon gewusst und der hat sich angeschaut, wie kommt der Schüler drauf. Das ist sehr lustig. Ja, ja, und es gelingt einem nicht. Das finde ich ein rätselhaftes, interessantes Phänomen. Ja. Aha, gut. Brennen. Dann, wenn es gelungen ist, dann klingt das schön. Das hat einen Klang und macht nicht dumpfes Unk. Sonst wäre es schon kaputt. Würde schon in Scherben zerfallen sein. Wenn es Brennen nicht funktioniert hat. Die Porzellanschale. Ich höre es nicht, wenn es drinnen zerspringt. Oder nein, was das nicht. Aber wenn du es dann rausnimmst, die klingen ja. Bissi. Ja. Aber wer hätte sie einen Haarriss, würde sie nicht klingen. Ach so, meinst du. Ja. Aber immer. Ja, ist klar. Ja, weil es nicht schwingt dann. Genau, und wenn man so einen Teller zu Hause hat, dann man aus Mundner Keramik, haben manchmal so Sprünge. Ja, und da weiß man schon beim Hinstellen, genau, wo man noch nicht sieht. Ganz genau, da kannst du ihn gleich wegschmeißen. Ja, das ist schon richtig. Wurscht, ja. Dann haben wir es gebrannt und dann kommt die Glasur. Das ist die nächste Auswahl, eben was du willst. Du sagst, nicht alles wird glasiert, aber vieles, wenn es eine oxidierende Brennung ist, dann ist es sowieso schon dicht, man braucht es eigentlich nicht. Ja, und du kannst auch oxidierend gebranntes nicht mehr glasieren, weil das nimmt keine Feuchtigkeit mehr auf. Okay. Und was passiert jetzt beim Glasieren dann? Dieses Glasartige dringt noch einmal ein und es wird verglast praktisch. Du hast einen Scherben, der roh gebrannt ist, das kann man sich ungefähr so vorstellen wie der Blumentopf, der auf dem Balkon steht, der ja auch, wenn du die Blume gießt, wie er dunkler wird. Ja. Und dasselbe ist mit dem roh gebrannten Scherben, du tauchst ihn in die Glasur ein und der macht und dann ist die Glasur mehr oder weniger drauf. Ah, und bleibt dadurch nicht unterschiedlich dick an den Wänden? Ja, das ist halt, das ist die große Kunst, dass man das so taucht. Und die Schwerkraft, dass es nicht unten ansammelt. Ja, da muss schnell sein. Oder man hat es ja schon öfter, also im Fernsehen hat man schon öfter mal gesehen, wenn diese Frauen, die seit 40 Jahren nichts anderes machen als Teller glasieren bei Gmundner Keramik und das ist 1, 2, 3 und fertig. Gmundner Keramik, hohe Kunst? Oder hat sich durchgesetzt? Darf sein. Darf sein. Finde ich auch faszinierend. dass die nach wie vor das schaffen mit diesem Muster, mit dem wir alle aufgewachsen sind. Und sie haben auch neue Sachen und ich finde es einfach, also letztens auch wieder mit den Schülern einen Clip angeschaut, also so Werbesache von Gmundner selber. Also sie haben neue Sachen, sie sind immer am Ball. Mhm. Finde ich faszinierend. Und ja. Hier nämlich, nicht, ihr, genau. Nicht irgendwo ausgelagert. Und auch also von den Kapazitäten, mit denen die arbeiten. Also ein Ofen, der bei mir da steht, die haben Häuser, wo sie mit den ganzen Tellern zu Tausends reinfahren. Mhm. Also das sind solche Straßen, wie man es halt von der großen Glasverarbeitung kennt. Aber immer sitzt noch wer da und macht diese Schleifen. Ja, das ist mit so Dessertartigen. Ja, ja. Und das kommt dann auf das, erst ist es dann schon glasiert drauf? Dann, da gibt es zwei verschiedene Arten. Die Gmundner machen unter Glasur. Also vorm Glasieren wird es schon bemalt und dann wird drüber glasiert. Deswegen ist dieses Grün auch so ein bisschen ausgefranst, ja, genau. Und ein bisschen erhaben. Ja, stimmt, ja. Das ist so wulstig, ja. Weil das wird ja so fast pastös aufgetragen mit viel Schwung. Und welche Glasur, da gibt es wieder ein Telefonbuch voller verschiedener Zutaten und wie findest du das Richtige? Ist da ein Bild dabei, wie das aussieht? Wenn ich eine Glasur besorge? Ja. Ja. Da gibt's natürlich ein kleines vorglasiertes Plättchen oder einen kleinen Scherben. Ein Musterbuch. Genau. Na, das klebt einfach im Regal unter jedem drunter. Oder eben, wie du auch sagst, ein Musterbuch. Dann muss man immer darauf achten, was man glasiert, weil die Glasur für den Ton ist eine andere als die fürs Porzellan. Das wusste ich am Anfang auch nicht. Das hat man natürlich auch, wer erklärt? Der Herr Skokan. Der Herr Skokan. Mein Gott. Ja, absolut, wichtig. Ja. Weil das alles halt andere Art von Spannung und Temperatur und muss halt alles zusammenspielen. Und Ausdehnung und Spannung ist der Tod oder eben das Leben von dem Produkt. Genau. Wenn das nicht passt. Und beispielsweise ist es ja so, diese Temperatur von 1390 Grad, die wird ja lediglich für 10 Minuten gehalten. Und dann dauert es 1,5 Tage, bis der Ofen so kalt oder unter Anführungszeichen so kalt ist, sprich 100 Grad hat, dass ich ihn überhaupt aufmachen darf. Also diese Brennkurven, das ist ja nicht uninteressant. Das fängt halt an, dass man mit der Temperatur raufgeht, das ist Gott sei Dank alles programmiert. Also das nicht manuell eingegeben werden, kann man aber. Ein bisschen wie im Backshop beim Ja, nur dass du halt nicht daneben stehst und wartest, bis piepst. ja, verstehe. Aber es ist eben, ich finde es immer interessant, dafür, dass es nur 10 Minuten lang diese hohe Temperatur hält, dauert so ein Brand 2 Tage. 2 Tage. Mhm. Und das Aufmachen ist dann so die Überraschung, wie wenn der analoge Film von der Ausarbeitung kommt. Genau. Wie schauen die Bilder aus? Genau. Und manchmal ist er schwarz oder weiß, weil nichts drauf ist oder alles. Doppelt belichtet und so weiter. 2 Tage. Aha, also Geduld ist sicherlich nicht ungünstig, wobei man sicher mit Spannung darauf wartet, bis es soweit wird. So ist es, ja. Und man weiß sich dann anderweitig zu beschäftigen, dass man nicht ständig die Zeit mit Warten verbringt. Ja, da gibt es 100.000 andere Sachen daneben zu machen. Ja, ja. Und am Ende, kurz vor dem Markt, wird es immer eng. Also wenn dir da ein, das ist ja das Problem, wenn dir ein ganzer Ofen ausfällt, dann ist das fast ein Drittel des ganzen Sortiments. Weil so ein Ofen ist ja nicht klar und eben, man schaut ja, dass man so eng wie möglich setzt. Im Ofen das Sachen reinlegen mit so Abstandshalter und so weiter. Ja, genau. Und damit, dass sich halt ja nichts berührt und dann muss man immer sehr aufpassen, wenn die Glasur, also es darf nie auf dem Bereich, wo der Scherben steht, Glasur sein, weil sonst klebt es fest. Außerdem gibt es dann Flecken. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel hier, also das wird beispielsweise so glasiert, indem ich da mit dem Schöpfer reinleere, dann schaue ich, dass ich es bis am Rand drauf kriege und dann leere ich es aus. Und dann habe ich natürlich immer eine Stelle, wo trotzdem außen Glasur drauf ist. Und dann muss man dann ganz genau schauen, dass da nichts ist, weil gebrannt wird so. Also am Kopf stehend. Und wenn da was wäre, dann würde es dort festbacken. Und wenn es runternimmt, dann bricht es unschön, wie nämlich Glas, das bricht. Ja, und außerdem ist es irrsinnig scharf. Man will das nicht. Und das kriegst du aber nie wieder hin. Ja, schon. Du kannst dich da stundenlang mit so einem Dremel hinsetzen und das runterschleifen. Aber, das kann man? Ja, aber es schaut natürlich nicht so aus, wie wenn es. Und die Alternative ist, man passiert. Hat zwei Stellen, wo es nicht glasiert ist. Wo die Glasur nicht genau, drauf ist. Genau, hier ist beispielsweise keine drauf. Am Rad, am gesamten genau, Rand. Genau, am gesamten Rand, weil ich es einfach dann, du kannst es ja wegwischen. Ah, das geht schon. Du kannst es wegwischen. Meistens muss man dann, wenn man ganz genau schaut, schaut da alles runtergegangen, da ist ein bisschen Glitzer. Mhm. Ah ja, schau, das wird man nicht einmal ja, nie sehe nur mal. Ich. Ja, es ist. So lernt man schauen. Mhm, verstehe. Es hat ja eine gewisse Logik alles. Das ist kein Voodoo. Ich meine, die Erfahrung mit den Materialien, mit die Erfahrung mit der Zeit insofern, aber es ist eine irdische Arbeit. Ja, und es ist eine extrem schöne Arbeit. Und ich bin jemand, also ich mag gern dieses Fitzeln. Wenn andere sagen, boah, man, irgendwas länger als 5 Minuten dauert und es ändert sich nichts, ich würde wahnsinnig werden, das ist genau das, was ich liebe. Mhm. Gut. Schön war's. Schön war's. Ja. Jetzt haben wir ein Bild gekriegt, was du da machst. Ich hoffe. Michaela Dinges. Danke. Dankeschön.